Auf die Presseverhältnisse des Auslands einzugehen, verbietet der Raum. Es genügt die Feststellung, überall dasselbe. Die Welt ist von einem jüdischen Presse- und Telegrafennetz überzogen, das bis vor kurzem jede den Juden unerwünschte Veröffentlichung fast unmöglich machte. Wichtiger als das, was die Weltpresse veröffentlichte, war das, was sie verschwieg. Die rastlose Minierarbeit des Judentums auf allen Lebensgebieten aller Völker. Die vielen Millionen Zeitungsleser, die ihr Wissen der jüdisch bestimmten Presse entnehmen, stehen der Wirklichkeit ahnungslos gegenüber, sind derart irregeleitet, dass sie wie die Arbeiterschaften aller Länder unbewusst gerade das fördern, was sie zu bekämpfen glauben, den internationalen, das heißt jüdischen Kapitalismus. In welcher Weise die Juden die Nachrichtenbüros in ihrer Gewalt haben, sieht man aus der Tatsache, dass im Jahre 1909 auf eine Beschwerde des Präsidenten der jüdischen Bnei Brit-Loge, Rechtsanwalt A. Kraus, die Direktion des offiziellen Telegrafenbüros der amerikanischen Pressevereinigung ihre Agenten angewiesen hat, in Zukunft bei jüdischen Gaunern und Verbrechern die Zugehörigkeit zum Judentum in der Öffentlichkeit zu verschweigen. Schon vorher, im Jahre 1889, hatte in Frankfurt am Main ein Verein jüdischer Bankiers, Großkapitalisten und Advokaten sich gebildet, um die vor Gericht angeklagten Juden, jüdische Zeugen und sonstige Beteiligte vor der Namensnennung in öffentlichen Blättern zu schützen. Daher erfährt man seit Jahrzehnten selten die Namen der internationalen Mädchenhändler, der Taschendiebe und des sonstigen orientalischen Gesindels, das uns von Russland, Galizien und vom Balkan und so weiter zuströmt, während in allen Klatsch- und Skandalgeschichten der sogenannten höheren Kreise, besonders des Adels- und Offiziersstandes, die Namen rücksichtslos der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Noch eine andere Gefahr bringt der internationale Zusammenhang der Judenpresse mit sich. Die Großbanken und jüdischen Großkapitalisten der Börse haben ein Interesse daran, die Völker und Staaten nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Deshalb werden die Völker gegeneinander gehetzt, politische und wirtschaftliche Krisen werden heraufbeschworen, wobei jedes Mal die eingeweihten jüdischen Spekulanten die Gewinner sind. Bei dem gesteigerten Wettbewerb der Zeitungen und den daraus entstehenden Unkosten genügen die Bezugsgelder der Leser nicht, die Unterhaltskosten zu decken und Gewinn zu erzielen. Um der Presse gegenüber die richtige Stellung einzunehmen, ist die Erkenntnis notwendig, dass Zeitungen in den weitaus meisten Fällen ihr Entstehen nicht uneigennützigen ideellen Gründen, sondern Geschäftszwecken verdanken, die sich allerdings bei der Vielseitigkeit des jüdischen Wesens mit jüdisch-rassischen Bestrebungen einträchtig verbinden. Wie überall liefert der Jude auch in seinen Presserzeugnissen Talmi und Schundware, freilich unter der glänzenden Aufschrift wie Freiheit, Volksrechte, Fortschritt, unter denen dann die Ware bei arglosen, reißenden Absatz findet. Die nötige Zubuße, um das Geschäft zu halten und gewinnbringend zu gestalten, müssen Anzeigen liefern. Hiermit ist der Grund zur Abhängigkeit der Presse von den Geldmächten, das heißt vom Judentum, gelegt. Sie haben es in der Hand, durch Begeben oder Entziehen von Anzeigen die Haltung der Presse zu bestimmen. Die siebente Weltmacht ist dadurch zur Weltlüge geworden. Verschärft wird dieses Abhängigkeitsverhältnis durch Begründungen von Annoncenexpeditionen, die zunächst ein schmarotzerhaftes Zwischenglied zwischen Anzeigenaufgeber und der Presse bedeuten, darüber hinaus sich zu jüdischen Anzeigenmonopolen ausgewachsen haben, deren Macht und Willen es liegt, Zeitungen geldlich zu stärken oder auszubluten, je nachdem sie sich willig zeigen oder nicht. Den Anzeigenmarkt beherrscht die Firma Rudolf Mosse. Sie hat den Anzeigenteil von 65 Zeitungen und Zeitschriften gepachtet. Außerdem sind der Firma Mosse durch Verträge noch über 4000 größere Zeitungen und Zeitschriften verpflichtet. Ihr ist in letzter Zeit in dem aufsteigenden Ullstein Verlag ein ernster Wettbewerber erstanden. Bei dem daraus erwachsenen Reibungsverhältnis kam es zwischen den feindlichen Rassebrüdern zu peinlichen Auseinandersetzungen. Inzwischen wird man sich miteinander abgefunden haben und wird wohl den Raub teilen. Unfrieden verzehrt. Ein Rettungsmittel wäre die Sozialisierung des Anzeigenwesens. Weil eine Verstaatlichung den Einfluss der jüdischen Geldmacht stark schwächen müsste, kommt sie für die Machthaber der glorreichen Revolution selbstverständlich nicht in Betracht. Umso nachdrücklicher muss sie gefordert werden. Der klarste Beweis für die alles beherrschende Macht der großen jüdisch bestimmten Presse ist die Tatsache, dass darin alles Mögliche besprochen, kritisiert, verhöhnt wird, die brennendste Zeitfrage aber, die Judenfrage, nicht einmal genannt, geschweige denn behandelt werden darf. Nichts erfährt der deutsche Leser aus jüdischen Zeitungen von der zersetzenden Wirkung des Judentums in Politik, Wirtschafts- und Geistesleben, nichts von jüdischen Vergehen und Verbrechen. Nur wo ein Jude als Wohltäter, Held, Gelehrter, Künstler vor der Öffentlichkeit in das rechte Licht gesetzt werden soll, wird auf seine Konfession hingewiesen. Goldstein selbst bekennt in seinem bekannten Aufsatz im Kunstwart 1912, niemand bezweifelt im Ernst die Macht, die die Juden in der Presse besitzen. Namentlich die Kritik ist wenigstens in den Hauptstädten und ihren einflussreichsten Zeitungen geradezu im Begriff, jüdisches Monopol zu werden. Der Herausgeber des Kunstwart stellte fest, dass dieser aufsehenerregende Aufsatz in der rechtsstehenden Presse lebhaft besprochen, in der liberalen Presse vollständig totgeschwiegen wurde, obgleich Goldstein selbst erklärt hatte, die ungeheuerliche Tatsache der jüdischen Geistesherrschaft, die Juden ebenso wie Nichtjuden das Blut aufregen muss, fordert unerbittlich zu Maßregeln auf. Dieser Konflikt muss auf irgendeine Weise gelöst werden. Für uns Deutsche gibt es nicht irgendeine, sondern nur eine Lösung. Das Kesseltreiben der gesamten jüdischen Weltpresse vor dem Kriege gegen Deutschland und die Förderung dieses Treibens in der deutsch-jüdischen Presse durch Verächtlichmachung der Staatseinrichtungen, Unterdrücken des Nationalbewusstseins, Bekämpfen der notwendigen Rüstungen, Entfachen der parteipolitischen Leidenschaften zeigen, dass die Juden zumindest die freiwilligen Mithelfer in der Herbeiführung des Weltkrieges gewesen sind. Es wäre völlig in ihrer Macht gewesen, ihn zu verhindern. Aus der Geschlossenheit des Judentums aller Staaten folgt, dass die deutsch-jüdische Presse im Einklang mit der jüdischen Weltpresse, wenn auch in verschleierten Formen, gegen Deutschland arbeiten musste. Ihre oben gekennzeichneten Methoden beweisen dies. Während die Weltpresse selbstverständlich nicht aus englisch-französisch-amerikanisch-nationalen, sondern aus jüdisch-nationalen und internationalen Gründen den Krieg gegen Deutschland vorbereitete und in den genannten Ländern an Chauvinismus die einheimischen Presse und ihrer Feinde zu überbieten suchte, hat die deutsch-jüdische Pressmacht vor und im Kriege alles daran gesetzt, Deutschlands geistige Widerstandskraft zu brechen. Ohne die Wirksamkeit der jüdischen, demokratischen und sozialdemokratischen Presse hätte Deutschland den Krieg siegreich bestanden. Infolge ihres Einflusses ist er verloren worden. Sie hat damit selbst bekundet, dass die bestimmende Gesinnung des Gesamtjudentums einschließlich des Deutschen unversöhnliche Todfeindschaft gegen das Deutschtum ist. Für den Augenblick hat Juda gesiegt, dank der Mithelferschaft verblendeter und verwirrter Deutscher. Doch noch nie in der Weltgeschichte hat es vermocht, einen Enderfolg zu erringen.